Oft vergess ich aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Oft vergess ich. Oft vergess ich deinen Namen, und ich weiß nicht, wer du bist. Alle Namen, die mir kamen, sind mir fallen, Überlist. Namen wollen mich umstricken, Namen wollen Eisenketten, Namen wollen stets verrücken, Namenloser, mich erretten vor den Namen, löse mich aus jedem Rahmen, lass mich nicht am Namen haften, alle Namen, die errafften, namenlos, wirf Namen fort, mach mich frei, lebendig Wort, säe samenlosen Samen, blüh im namenlosen Namen. Ende von Oft vergess ich.